Es kaufungern som men when sfr frund oder man, kan frustrieren sein, es galen zu sagen. Hoyu jib es hunder, when scenic tausenden von distinct sorten, styles und mengen von raffinesseren. When sie functioniert out oder meg spielen sport, vrgr ern oder nemen sien and ihr outside activiten, mchten cvl ich zu betrichten einer die robust, stofest und wasserdicht. Wlene model hat u elastisch band, standhalten, a tufit hand gelenk begung.